Viele ausländische Freunde, die in der DEV kalte Liebe vom höchsten Staatsführer Kim Jong-un zu den Kindern erlebt haben, sind sehr begeistert davon. Der Leiter der Delegation der KP der Schweiz sprach: Die Waisenkinder lernen in der Waisenmittelschule Pyongyang mit kompletten modernen Unterrichtsanlagen und Geräten und sie bekommen vom Staat alle Dinge wie Schulmappen und Schulartikel kostenlos. Es zeigt, dass Kim Jong-un dafür sorgt, dass die Waisenkinder ohne Trauer um den Verlust ihrer Eltern glücklich aufwachsen und auch, dass er von ihnen erwartet, dass sie sich zu den fähigen Talenten in der Zukunft entwickeln. Der stellvertretende Direktor des Rates für Kim Il-sung, Kim Jong-il-Fongs, bekam bei der Besichtigung des Schulpalastes Mangyongdae einen tiefen Eindruck und betonte wie folgt: In der DVJK wachsen zahlreiche begabte Kinder dank der Fürsorge des Landes. Das ist ein wertvolles Ergebnis der Liebe von Kim Jong-un zur neuen Generation, denn er bringt ihre schönen Träume und Hoffnungen in Erfüllung. Sang Pachan Piantomarin, Angehörige der Delegation des Frauenbundes von Laos, besichtigte das Pyongyanger Kleinstkinderheim und das Pyongyanger Kleinkinderheim und hob hervor, sie sei sehr davon bewegt, dass Kim Jong-un die Kinder sehr liebe und der Vater der Waisenkinder sei. Der stellvertretende Vorsitzende der äthiopischen Jugendgesellschaft Addis Abeba sagte, dass sich unter der Obhut von Kim Jong-un die koreanischen Jugendlichen zur Fortsetzung der Revolution und Grundpfeilern des Staates entwickeln. Er habe während seines Besuches in Korea an den Gesichtern der Kinder, die glücklich aufwuchsen, die helle Zukunft Koreas gesehen.